ich unter Skorpionen und unter falschen Schlangen wohnen. Dein Angesicht, das noch so freundlich ist, sind auf ein heimliches Verderben. Wenn du abküsst, so muss ein frommer Abner sterben. Die Redlichkeit ist aus der Welt verbannt, die Falschheit hat sie fortgetrieben. Nun ist die Heuchelei.